watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, and when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to prayer every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it, 'cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell, 'cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These time you hear something would say, he wants to go and do you in, 'cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end. 'Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right. And if a million more agree, there ain't no great society, as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more than to watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son. Auf dem Plattencover schreibt Savage zu More Trouble Every Day, dass das Lied seine Gefühle für Rassenunruhen im Allgemeinen und die Situation in Watts im Besonderen beschreibe. Er schrieb das Lied, als sich die Watts-Unruhen entwickelten. Er bot es, wie er schreibt, Zitat, kurzzeitig in ganz Hollywood an. Aber keiner wollte es haben. Es tat jedem so leid, keine Sendezeit übrig zu haben. Oje, oje. Zitat Ende. Interessant dabei ist nun, dass der Inhalt praktisch das beschreibt, weswegen das Stück nicht gespielt wurde. Nämlich eine Bestandsaufnahme, eine Abrechnung mit dem damaligen American Way of Life, wie es in besagten Unruhen und der medialen Ignoranz diesen gegenüber zum Ausdruck kam und kommt. Die Watts-Unruhen zu 1965, Watts liegt in der Nachbarschaft von Los Angeles, entwickelten sich aus einem eher nebensächlichen Ereignis, bei dem ein Afroamerikaner ins Gefängnis kam, weil er betrunken war. Die Arrestierung aber führte zu einer Eskalation der Lage, im Verlaufe derer es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der afroamerikanischen Community und der Polizei kam. Die LA-Polizei rief 4000 Kräfte der kalifornischen Nationalgarde zu Hilfe. Während den 6 Tagen des Straßenkampfes kamen 34 Menschen ums Leben. Prinzipiell wurde der uns auch heute wieder zu Bewusstsein gekommene Rassismus der Polizei für das Ausmaß verantwortlich gemacht. Es lohnt auch, ein wenig beim Text selbst zu verweilen. Savage kritisiert die fehlende Reflexion zwischen den Medien durch ihre Konsumenten. Es ist gewissermaßen hochaktuell. Die Menschen sind von einer Überflutung von Nachrichten über alles Mögliche Schlimme betroffen. Eine Änderung dessen scheint aber nicht in Sicht. Zumal der Refrain bringt dies auch zum Ausdruck, allgemein man sich in Gleichgültigkeit wiegt. Es gibt keine Mittel gegen den täglichen Ärger. Die damaligen Ausschreitungen waren für Savage wichtiges Signal einer, wenn auch gewaltvollen Antwort auf die herrschenden Zustände jener Zeit. Der kritisch angesetzte Gegensatz zwischen den Ausschreitungen und ihrer medialen, sie verschleiernden Wiedergabe wird nach dem zweiten Refrain auf die Medien selbst, aber auch das besagte Verhältnis zwischen ihnen und den Konsumenten konzentriert. Es sei an dieser Stelle ein kleiner Einblick in Savages Einsichten zum Medienbegriff angebracht. Er nähert sich meines Erachtens Benjamins Gedanken hierzu an. Unter Medien sind nicht nur die bildenden Künste und die Literatur zu verstehen, sondern auch abstraktere Medien wie Zeit, Raum und Sprache. Herkömmlicherweise wohnt ein Medium, dessen Zweck Anfang und Ende inne. Medium ist hier noch Mitte und Mittel der und zwischen Handelnden. Savage ist wie Benjamin daran gelegen, das Medium als Mittel ohne Zweck zu denken. Beide denken Sprache als unmittelbar. Der mediale Charakter der Sprache als eben unmittelbar besteht darin, dass deren Mitteilbarkeit nichts mitteilt als die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Sprache teilt sich also selbst sozusagen. Sie teilt sich auf und verteilt sich dadurch. Ich kann zur Illustrierung 2 Beispiele geben. In einer Steve Allen Show aus dem Jahre 1963 spielt Savage 2 Fahrräder als Instrumente. Er benutzt die Teile der Fahrräder, eines davon steht auf dem Kopf, um ihnen alle möglichen Töne zu entlocken. Das hinzugezogene Orchester beteiligt sich dabei, sodass die Fahrräder als orchestrale Instrumentierung in die spontane Komposition eingehen. Vor allen Dingen ist die Szene des Stückes hervorzuheben, als Savage das Publikum auffordert, sich zu beteiligen. Schon hier also, nebenbei bemerkt, konnten wir Zeuge dessen werden, was viele spätere Konzerte des Komponisten Savage charakterisieren sollten. Unmittelbarkeit der Musik als Sprache und ihre Verteilbarkeit als Medium. Und zwar so, dass der eigentliche Konsument ihr sie gestaltender Teil wird. Das 2. Beispiel stammt aus den 80er Jahren, einer Zeit, in der Savage in Auseinandersetzungen mit der sogenannten Moral Majority auch persönlich involviert war. Vor allen Dingen biedere Ehefrauen und noch biedere Politiker sahen sich bemüßigt, Rocklyrik im Hinblick auf mögliche sexuelle und sonstige moralische Verfehlungen zu untersuchen. Der Hauptvorwurf gegenüber Savage war nun, dass er mit seinen Texten zu unmoralischen, sittlich verwerflichen Handlungen aufrufe. Diesen Irrglauben, dem religiöser Glaube zugrunde liegen mag, ist der Identifikation von Sprache und Handlung sowie subjektiven Projektionen zum Teil perverser Gedanken geschuldet. Es wird eine 1:1 Übertragung der Sprache im Liedgut und eigentlich nur fiktivem Handeln als tatsächliches Handeln vorausgesetzt und in die Sprache hineingelegt. Es gibt aber keine Direktübertragung dessen, was der Künstler Sava spielt oder so sagt, auf die Handlungsabsichten des Konsumenten. Sava macht durch seine immer wiederkehrende, aktive Integration des Publikums in seine Stücke klar, dass das Medium nicht bloßes Mittel und Mitte ist, sondern der es nutzende Konsument aktiver Teil des Mediums ist. Er gestaltet es mit. Das Medium ist also nicht an sich Filter, sondern der Konsument mit und in seinen eigenen Voraussetzungen filtert sozusagen mit, weswegen man den Ehefrauen, die sich aufregen, durchaus schmutziges Gedankengut im Umgang mit den von ihnen angeprangerten Musikstücken vorwerfen kann. Das alles muss berücksichtigt werden, liest man den Text zu More Trouble Every Day mit, dem Sava eine Kritik an den herrschenden Medien formuliert. Deren Filterwirkung ist in verfälschender Absicht organisiert. Hiervon bleiben auch solche gesellschaftlichen Events wie Sport nicht verschont, deren Präsentation im Kontext der Ablenkung zu sehen ist. Hier klingt durchaus die Verbindung des Sports als Teil des Gesamtprogramms Brot und Spiele mit, das von einem Sensationsjournalismus entsprechend zubereitet wird und die Konsumenten richtet. Später im Lied expliziert Sava in klaren Worten die herrschende Rassendiskriminierung, die vorab in persönlichen Worten gehalten sind. You know, people, I ain't black, but there's a whole lot of times I wish I could say I ain't white. Es ist unter den gegenwärtigen Bedingungen des 21. Jahrhunderts als bemerkenswert einzustufen, wenn ein weißer Musiker in den 60er Jahren angesichts einer weißen Käuferschicht der damaligen amerikanischen Mittelklasse eine solche Aussage trifft. Hervorzuheben sei ja auch die Auswahl des Musikstils, der sich am Blues orientiert, jedoch stellt er eine klare Entsprechung zum Textinhalt dar. Adressaten des Inhalts sind die an den Unruhen teilnehmenden Afroamerikaner, die dem Blues eher zugeneigt sind. Die Musik spannt keinen parodistischen Raum auf. Wir können, was den Blues als Musikstil betrifft, einen Vergleich zu seiner Anwendung auf dem Fillmore East Album des Jahres 1971 vornehmen, wo der Blues als Grundlage für Groovy-Geschichten darstellt und deren Inhalt ironisch verstärkt. Bei More Trouble Every Day verstärkt er die inhaltlichen klaren Aussagen des Textes. Version des Stückes erschien 1974 auf dem Live-Album Roxanne Elsewhere sowie 1991 auf dem Live-Album The Best Band You Never Heard in Your Life. Folgende Anekdote sei noch hinzugefügt. Letztes Jahr gab es zu den damaligen international bekannt gewordenen Unruhen im amerikanischen Baltimore ein auf YouTube gesendetes Video, das Szenen dieser Unruhen mit More Trouble Every Day unterlegte, was zwar eine Kontinuität versprach, darin aber verklärend wirkte. Die Angelegenheit ist komplexer angelegt. Beispielsweise sind Schwarze an der dortigen Regierung und eine Polizeireform am Laufen gewesen, als sich die Auseinandersetzungen ereigneten. Damit kommen wir zum Lied Help I'm a Rock, das Elvis Presley gewidmet ist, den Sava nie mochte. Der Widmung ist zu entnehmen, dass Elvis persönlich dieser Ausruf in den Mund gelegt wird. Ich habe gerade dieser Tage und im Zusammenhang mit der Vorstellung der Truppe von Donald Trump die Notiz eines Lesers gelesen, der einen der Kandidaten als He's a Dump Rock bezeichnete. Mir fiel dazu Elvis und Savas Lied ein. Rock meint Felsen, Symbol der Standhaftigkeit, Stärke, der allerdings und in Verbindung mit Rock, insbesondere Rock'n'Roll, auch Dynamik versprechen muss. Das kann Rock nur, wenn er auch rollt. Damit kommen wir zum Problem von Elvis. Er wurde zwar fetter, rollte aber dennoch nicht. Für Sava ist er der weiße Typ, der gefälschte schwarze Musik machte. Keine eigene Bewegung, weil nur geklaut. Während alle davon ausgingen, dass Hound Dog von ihm stamme, hatte Sava schon vor dem Klau gewusst, dass Willie May Thornton das Original schuf. Für Sava war Elvis arm dran. Ohne all die schwarzen Musiker hätte es keinen Elvis gegeben. Und auch nicht ohne diejenigen Songschreiber, die den schwarzen Blues für weiße Hörer manipulierten und dadurch Elvis zum Nutznießer machte. Die Schwarzen wurden aufgrund ihrer Hautfarbe aus dem lukrativen Geschäft verbannt. Es ist somit unerheblich, ob Elvis persönlich Rassist war. Er war auf jeden Fall Profiteur des Rassismus. Auch hier kommt Savas Sensibilität für Musik in ihrem kulturellen Kontext zum Ausdruck, wie vorher im Zusammenhang mit der Auswahl des Musikstils im Falle von More Trouble Every Day erwähnt wurde. Noch eine Anekdote, die Savas Einschätzung von Elvis unterstützen mag. Elvis bat 1970 um ein Treffen mit Nixon. Er wollte sich als Undercover-Agent im Kampf gegen die Drogenkriminalität bewerben. Nixon stimmte zu und Elvis Presley bekam das gewünschte Abzeichen der Drogenbehörde ausgehändigt. Die Witwe Priscilla Presley schrieb dazu in ihrer Autobiografie, dass er mit diesem Ausweis nicht nur mit Waffen jede Grenze überqueren konnte, sondern auch mit seinen eigenen Drogen. Eine aktuelle Nachricht lässt die Witwe Presley in die Reihe einer Witwenplage zusammen mit Yoko Ono und Gail Zappa stellen, wobei ausdrücklich ergänzt werden muss, dass wir zwischen ihnen Differenzen vorzunehmen haben. Jedenfalls unterstützt folgende Nachricht die Aktualität der Zappa-Kritik an Elvis. Die Witwe Presley ließ jüngst eine Platte herausbringen, auf der Elvis zusammen mit Helene Fischer zu hören ist. Witwe Presley verkündete ganz stolz, dass beide gut zusammenpassen würden. Frau Fischer ist in Sibirien geboren. Ihr Weg führte sie von da in die Pfalz, dann in die Arme von Florian Silbereisen. Jetzt hat sie sich obendrein in den amerikanischen Staub Elvis Presleys gelegt. Um den Gegensatz akustisch zu demonstrieren, möchte ich eine kleine Kostprobe aus der aktuellen Scheibe Presleys geben, um danach die akustischen Widmungen Zappas zu demonstrieren, die somit auch zu einer solchen an das deutsche Schlager grauen wird. Die letzten drei Stücke des Doppelalbums Help I'm a Rock, It Can't Happen Here und The Return of the Son of Monster Magnet werden ohne Unterbrechung vorgestellt. Just pretend I'm holding you and whispering things soft and low, and think of me how it's gonna be. Just pretend I didn't go. Ooh, when I walked away, I heard you say, if you need me, you know what to do. I knew it then, I'd be back again. Just pretend I'm right. Thank you. can't happen here. It can't happen here. I'm telling you, my dear, that it can't happen here. Because I've been checking it out, baby. I checked it out a couple of times. And I'm telling you, it can't happen here. Oh, darling, it's important that you believe me, bop, bop, bop, bop, that it can't happen here. Who could imagine that they would freak out somewhere in Kansas? Kansas. Who could imagine that they would freak out in Minnesota? Minnesota. Who could imagine? Freak out in Washington, D.C. But it can't happen here. Everybody's safe and it can't happen here. No freaks for us. It can't happen here. Everybody's clean and it can't happen here. No, no, it won't happen here. I'm telling you kids, it won't happen here. Plastic folks, you know it won't happen here. You're safe, mama. You're safe, baby. You just put the TV dinner and you make it. Get a TV dinner and cook it up, cook it up. Oh, and it won't happen here. No, man, you guys. But they would freak out in the suburbs. Everything's cool. I remember Tutu. They had a swimming pool. They had a swimming pool. They had a swimming pool. And they thought it couldn't happen here. They knew it couldn't happen here. They were so sure it couldn't happen here. But Susie. Yes, yes. Oh, yeah. Yes, I've always loved her. Yes, I agree, man. It really makes it. Yeah, it's a real. Susie, you just got to town, and we've been very interested in your development. Forget it! It can't happen here. Susie? Yes? Susie Cream Cheese? Yes? This is the voice of your conscience, baby. I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Susie Cream Cheese, honey, what's got into you?

Pick up on that. Ein paar Worte zu It Can't Happen Here. Während Ben Watson in seinem Pudelbuch den Inhalt dieses Stückes eher in den damaligen Geschlechterdiskurs stellen will, kommen wir auf eine weitere Ebene, wenn wir berücksichtigen, auch eine halbsatirische Politnovelle von Sinclair Lewis aus dem Jahre 1935 diesen Titel trägt. Das lässt auch eine Querverbindung zwischen diesem Stück und More Trouble Every Day zu. Sava hat das Buch gekannt, damit auch thematisch in seine Musik einarbeiten können. Sinclair Lewis schrieb seine Novelle in einem Zeitraum, in dem in Europa der Faschismus wütete, und er stellte sich die Frage, ob es in einem Lande wie den USA möglich sei, dass Gleiches sich ereigne. In der Geschichte geht es um einen ambitionierten Politiker, der die Präsidentschaftswahlen geschickt ausnutzt, um sich dann als Diktator zu positionieren. Er verspricht einfach und schnelle Lösungen, um die katastrophale wirtschaftliche Lage zu beheben. Die damaligen Parallelen zum Reich Hitlers waren durch diese Geschichte freigelegt. Ein radikal-populistischer Demokrat, in den USA kein Widerspruch, wird mit dem Satz zitiert, wenn Faschismus nach Amerika käme, dann mit dem Programm eines Amerikanismus. Huey Lewis, ein solcher Populist jener Zeit, wollte selbst für die Wahl kandidieren, fiel aber einem Anschlag kurz zuvor zum Opfer. Lewis' Novelle wurde kurz danach veröffentlicht. Es geht jetzt nicht um die Suggestion einer Verbindung von damals zum heutigen politischen Treiben in den USA, sondern und in erster Linie um die inneren Verbindungen des Albums in ihrer kulturkritischen Relevanz. Bei der Komposition von It Can't Happen Here ließ sich Zappa auch von dem argentinischen Komponisten Maurizio Kagel inspirieren, der eine Reihe von Pionierwerken im elektronischen Musikbereich schuf und auch auf dem Album in der Liste der einflussgebenden Personen aufgeführt wird. Für eine kurze Zusammenfassung bietet sich ein Blick auf die Original-Doppel-LP an, da hierdurch auch der inhaltlich komplementäre Charakter der beiden einzelnen Platten des Werkes vergegenständigt wird. Nur scheinbar heben sich die Lieder der zweiten Platte von denen der ersten ab. Eine Brücke zwischen beiden bietet die Elvis-Widmung von Help I'm Rock, wo gewissermaßen paradigmatisch und symbolisch die ganze damalige Pop- und Rockmusik konterkariert und genüsslich zerstückt wird. Help I'm a Rock, It Can't Happen Here und The Return of the Son of Monster Magnet stellen die ausgeklügelte Aufbereitung einer Studioarbeit dar. Es ist primäre Methode der sogenannten Musik konkret, von daher stellt es gerade zu der damaligen Zeit für die Rockmusik eine sehr radikale Form von Musikschaffen dar. Im Hinblick auf das künftige Schaffen Zappas sind gerade diese letzten drei Songs wesentlich Basis. Es performierte zusammen mit den anderen Songs der Platte Ideen und Formen, die weit über den Charakter der üblichen 3 Minuten reichenden Songs hinausgingen. Man darf vielleicht hinzufügen, einschließlich denjenigen ihrer Interpreten. Frank Zappa bezeichnete sich selbst auch als Hobbyanthropologen. Nun, was die Gabe seiner teilnehmenden Beobachtungen im Zusammenhang mit den Watts-Unruhen betrifft, so hat er diese in künstlerischer Hinsicht transformiert. Auch die Selbstzuschreibung Journalist wäre diesbezüglich zu übertragen. Wenn Zappa Texte und Musik schreibt, dann schreibt er Geschichten. Und indem er Geschichten schreibt, zitiert er Geschichte selbst, wie Benjamin es ausdrückt. Guillaume Gilles, Professor an der Uni Paris-Est, Musikwissenschaftler und Musiker, bringt die Kunst des Zitierens bei Zappa auf folgenden Punkt. Zitat: So wie Mozart, Stravinsky und Borodin die Volksmusik ihrer Epoche für ihre Komposition verwendeten, benutzt Zappa die musikalischen Elemente des Rock. Zitat Ende. Musikalische Elemente des Rocks, Geschichten im Rock, Entwicklungen sind Schätze an Zitaten. Das Zitat, so Benjamin, verweist stets auf seinen früheren Kontext, ohne diesen zur Gänze lesbar zu machen. Das Zitat ist Baustein einer Ruine der Erinnerung. Es kommt von daher nicht von ungefähr, Zappa als jemanden zu beschreiben, der sich mit Müllskulpturen beschäftigt. Unter Müll ist dann nicht nur musikalischer Abfall zu bezeichnen, es sind auch Schnipsel an Noten, übrig gebliebenes, Fragmente, die aufgehoben sind und in eine neue Komposition hinaufgehoben werden. Die Linie der Conceptual Continuity ist dessen Zeichen. Da Edgar Varèses Schaffen einen wesentlichen Einfluss auf Zappa und dessen Werk hatte, sei hier Ionisation in einer Version von Zappa selbst gebracht. Freak Out lebt auch von der musikalischen Arbeit mit dem Doo-Wop als Stilrichtung der 50er Jahre. Zappa wuchs in dieser Zeit auf. Diese Musik gefiel ihm auch, sie war sein Material nicht nur für das Freak Out Album. Am Ende der ersten Stunde spielte ich das Lied Love of My Life vor, das der 1968 erschienenen LP Rising with Room and the Jets entnommen wurde. Zappa nahm unter anderem 4 Stücke der Freak-Out-Veröffentlichung und arrangierte sie um, arbeitete mit Originalstücken der 50er Jahre, aber komponierte das meiste selbst, im Stile der 50er Jahre, jedoch komplex umgestaltet, mit Akkordfortschreitungen und Stravinsky-Zitaten. Dennoch waren Fans irritiert. Ich selbst konnte, als ich das Album in den 70er Jahren das erste Mal hörte, auch nicht so viel damit anfangen. Ich dachte, Zappa meinte das ernst. Andere waren der Meinung, Zappa wolle die Doo-Wop-Musik verulgen. Der Zappa-Biograf Barry Miles schreibt im Resultat, die Scheibe sei ein Liebesdienst gewesen. Ich möchte abschließend ein Beispiel bringen, das meines Erachtens sehr gut das wiederbringt, was Miles meint. Als erstes hören wir das Lied Directly From My Heart To You in der Originalversion von Little Richard aus dem Jahre 1956. Danach die Coverversion von Zappa aus dem Jahre 1970 aus dem Album Reasons With My Flesh mit Sohn Sugarcane Harris, der mit seiner Violine Intro und Solo des Originals übernimmt. Hier hört man auch, so denke ich, sehr gut die Hingabe an das Original heraus. Im Kontext des Zappaschen Werks wirkt das aber auch wiederum überzeichnet, durchaus in Richtung einer Parodie, was aber keinen Widerspruch darstellt. In diesem Sinne verabschiede ich mich und hoffe, dass es Spaß gemacht hat, sich ein wenig mit dem ersten Album auseinanderzusetzen. Thank you. Yeah.